Welt am Draht. Thema heute: vom Umgang mit sozialen Netzwerken. Mit Michael Stein. Willkommen. Die Welt hat sich in den letzten Jahren geteilt. In die Menschen, die mit dem Begriff soziale Netzwerke nichts anfangen können, und die, die sich täglich darin bewegen. Und dann gibt es noch die dazwischen, und dazu zähle ich mich selber auch, die zwar wissen, was ein soziales Netzwerk ist und das eine oder andere davon vielleicht auch benutzen, ansonsten aber das reale Leben dem sozialen Leben im Internet vorziehen. Wie auch immer, ein Phänomen sind die Dienste wie Xing, StudiVZ und Facebook allemal. Und auch Videoportale wie YouTube oder Fotodienste wie Flickr sind von ihren Machern darauf ausgelegt, den Community, den Gemeinschaftsgedanken zu forcieren. Wir wollen uns heute ein paar dieser Netzwerke etwas näher ansehen und haben dafür Autoren gewinnen können, die sich selber aktiv in sozialen Netzwerken im Internet bewegen. Das Thema. Eins der größten sozialen Netzwerke ist Facebook. Mittlerweile hat dieser Dienst nach eigenen Angaben weltweit über 250 Millionen Mitglieder. Ausgedacht hat sich Facebook ein Student an der renommierten Harvard University in den USA, erstmal nur für sich und seine Kommilitonen. Ein paar Daten. Heute werden auf Facebook über 20 verschiedene Sprachen gesprochen und monatlich mehr als 10 Millionen Videos hochgeladen. Wo es heutzutage viele Daten, viele Nutzer und eine starke Vernetzung im Internet gibt, da sind die Menschen nicht weit, die all das für ihre Zwecke ausnutzen und uns zum Beispiel etwas verkaufen wollen. Denn zum Beispiel eine Werbebotschaft verbreitet sich in einem solchen Netz wie ein Lauffeuer. Petra Haubner nimmt uns mit ins Facebook-System. Annik Rubens. Annik at schlaflosinmünchen.com. Name, Vorname und die E-Mail-Adresse reichen aus. Und einen Klick später ist man schon Teil des großen weltweiten sozialen Netzwerks. Jeder kann teilnehmen, Firmen und Privatpersonen. Schritt 1. Das Profil mit Infos füllen. Ich habe ein Bild rausgesucht und einen kurzen Profiltext geschrieben. Da steht bei mir zum Beispiel: Journalist, Podcaster, Web Crazy, Cat Crazy and all in all having a great time in Munich, Germany. Dann gibt es noch Rubriken wie Persönliches oder Lieblingsfilme, die ich ausgefüllt habe. Alles zusammen ist dann im Grunde die digitale Persönlichkeit des Profilbesitzers. Wie sieht der Mensch aus? Was mag er nicht? Sinn der Sache ist es, so eine Art Zuhause auf Facebook zu haben, um sich dann über das Profil mit Freunden und Kollegen zu vernetzen. Schritt 2, die Pinnwand. Die ist bei jedem Profil automatisch dabei. Dort kann ich kleine Texte schreiben, Links oder Fotos veröffentlichen und damit das, was ich gut finde, allen meinen Freunden gleichzeitig erzählen. Nehmen wir mal ein Beispiel, direkt von Annik Rubens Facebook-Profil. Celebrity Watch. Hab gerade Axel Hacke auf der Straße gesehen und er hat nicht gesagt: Hey, du bist doch die Annik. Gut, dass ich dich treffe. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf Kolumnen und suche eine Nachfolgerin. Schade. Und die Freunde können das alles natürlich auf der Pinnwand für alle sichtbar kommentieren. Schade, die neuen Kolumnen sind echt nicht mehr das Wahre. Gerade dieses das Beste aus aller Weltzeug. Das könntest du sicher besser. Annik hat 1237 Freunde. Die können alle lesen, was auf ihrer Pinnwand geschrieben wird, können sich mit Kommentaren beteiligen und interessante Infos weiterempfehlen. Schritt 3. Inhalte teilen. Wenn ich etwas besonders spannend oder interessant finde, dann kann ich diesen Link oder das Video an meine Freunde weiterempfehlen. Und wenn die das genauso toll finden wie ich, dann empfehlen sie das wiederum an ihre Freunde weiter. So kann man ziemlich gut Marketing betreiben. Denn alles, was da geschrieben wird, kann eine extrem große Menge erreichen. Nämlich die Freunde von Annik und die Freunde der Freunde von Annik und so weiter. Deswegen sind auch immer mehr Firmen in den sozialen Communities unterwegs und nutzen die Möglichkeit, potenziell Millionen von Werbekunden zu erreichen. Bei Facebook gibt's extra dafür eingerichtete Fan- oder Gruppenseiten. Da kann man dann zum Beispiel Fan von dem Online-Game World of Warcraft oder von Produkten wie dem Apple iPhone werden. Wir brauchen gar nicht groß drum rumschwätzen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht googeln. Ich sag, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von den Print- oder TV-Kampagne kann hier überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Meine sehr verehrten Vorstandskollegen, wir werden im Marketing ab sofort brandneue Wege beschreiten. Virales Marketing heißt das große Zauberwort. Wie der Name schon sagt, viral, es verbreitet sich wie ein Virus. Das heißt, es werden zuerst mal 5 Leute angesteckt, die wiederum je 5 Leute anstecken und von denen schon 25 dann wieder je 5. Also das heißt, es wird dann exponentiell schnell eine riesige Menge von Menschen erreicht mit diesem Ding. Und Viralwerbung geht im Idealfall davon aus, wir produzieren nur das Medium, stellen es dann zum Beispiel für Umme, also kostet nichts, ins Internet und dann, weil es viral ist, verbreitet sich es von selbst. Zum Beispiel über die Communities wie Facebook oder YouTube. Genauso funktionierte das auch bei Dominik Kuhn, Werbespezialist und Macher von dem ziemlich erfolgreichen Internetvideo Virales Marketing Todesstern Stuttgart. Der Todesstern, der entstand hier an einem Sonntagnachmittag in 2 Stunden. Und auch wenn ich vielleicht jetzt blöd bin, wenn ich das jetzt sage, weil man mir ja nachsagt, ich hätte da eine sehr intelligente Werbestrategie verfolgt, um mich selbst zu bewerben. Ich habe mir beim Todesstern gar nicht so viel überlegt. Ich wollte halt was Witziges für die Werbeagenturen machen und dachte, ja, die finden das auch witzig. Der Film, der kriegt mal so 20.000, 30.000 Klicks. Und der war aber nach 2 Wochen schon bei mehr als 50.000 Klicks. Und da wusste ich, oh, okay, das interessiert also nicht nur Werbeagenturen, sondern auch den Otto-Normalbürger. Aus Versehen also alles richtig gemacht. Denn das Geheimrezept für erfolgreiches virales Marketing sind Emotionen. Was immer gut ist, ich glaube, das muss man fast nicht sagen, ist Humor. Dann ist natürlich Sex immer eine gute Emotion, also alles, was so ein bisschen erotisch ist, bringt vor allem Männer dazu, es weiterzuleiten. Was ich sehr interessant finde, sind Sachen, die ein bisschen mystisch geheimnisvoll sind, also jede Art von Rätsel, weil der Mensch auch einen sehr starken Drang hat, Dinge aufzuklären, die ihm ominös vorkommen. Und was auch noch ein schöner Überbegriff für Emotionen ist, ist die Scham oder die Fremdscham. Und genau das veranlasst dann die User, die Videos oder Texte weiterzuleiten. Das ist zumindest die Theorie, die hinterm viralen Marketing steckt. Ja, der Mensch ist ja ein Tier, das ziemlich stark vom Unterbewusstsein kontrolliert wird. Das hat so ein bisschen evolutionsbiologische Gründe. Und da gibt es 2 Hauptgründe, warum der Mensch irgendwas weiterleitet. Also wenn man als Mensch ein emotionales Erlebnis hat, dann möchte man das gerne mit seinen Freunden teilen. Der andere ist, dass der Mensch eine ganz starke Motivation hat, und zwar er möchte immer sein Ansehen steigern. Und wenn man seinen Freunden was schickt, was sie ebenfalls emotional anspricht, dann ist man bei den Freunden ja im Ansehen gestiegen. Den Zufallsgriff wie Dominik Kuhn beim Todesstern Stuttgart, den gibt's immer wieder. Aber mittlerweile stecken hinter den meisten viralen Spots im Netz Spezialagenturen und ein richtiges System. Dominik Kuhn liefert einen kleinen Baukasten für den Beitrag. Dann würde ich dir zuerst, bevor du den Beitrag machst, den Tipp geben, mach den Beitrag irgendwie emotional. Also wenn du mir ganz einfache, ernste Fragen stellst und ich beantworte die ganz ernst, dann wird's ein sehr sachlicher Beitrag und der wird dann nur sehr gering viral funktionieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gespräch führen und es passiert irgendwas Abartiges, zum Beispiel, dass ich dich jetzt ganz übel anfange zu beschimpfen, dann wäre das so ein bisschen skandalös und die Leute würden die Aufnahme dieses Beitrags per E-Mail weiterschicken. Statt Inhalt also lieber Skandale produzieren. Die Botschaft bleibt dabei aber oft auf der Strecke. Bestes Beispiel technosexual.de. Ein junger Kerl, Tomek, postet auf seinem Blog sein ganzes Liebesleben, lernt mehrere junge Frauen kennen, hat Liebeskummer und das alles im Internet. Dazu waren alle Beteiligten auf diversen Blog-Plattformen unterwegs und haben Links auf seine Webseite hinterlegt. Das lief sogar einigermaßen erfolgreich, bis die User gemerkt haben, dass Tomek gar nicht echt ist, sondern erfunden wurde von einer Werbeagentur als Viralkampagne für einen neuen Duft. Die Webgemeinde war empört und die Agentur bekam haufenweise Rechnungen von Blogbetreibern ins Haus für unerlaubte kommerzielle Kommentare. Erfolg durch Emotionen und Skandale, das scheint also nicht nur bei Bild-Zeitung und RTL zu funktionieren, sondern das funktioniert auch im Internet. Und so stürzt sich derzeit so ziemlich jeder, der etwas an den Mann oder die Frau bringen will, seien es eine Botschaft oder Produkte, in die sozialen Netzwerke und meint, dort mitmischen zu müssen. Mein Eindruck dabei ist, die meisten dieser Versuche sind eher kläglich. Geschickt und wirklich originell sind nur ganz, ganz wenige. Über die sozialen Netzwerke kann man aber nicht nur Trends setzen, man kann dort auch gesellschaftliche Trends ablesen. Und natürlich sind diese Netzwerke selber auch Moden und Trends unterworfen. Wohl kaum jemand kann vorhersehen, welches von ihnen, sagen wir in einem halben Jahr, gerade in aller Munde sein wird. Annik Rubens berichtet. Let's join a social network built just for two. Ein Netzwerk nur für zwei. Übersichtlich und gut organisiert. Schön wär's. Bis es soweit ist, wie Zay Frank in seinem Lied singt, grase ich jeden Tag Twitter, Facebook, Xing, MySpace, Flickr und StudiVZ ab. Das dauert schon eine Weile. Ich will schließlich nichts verpassen. Hat mich jemand neu als Freundin hinzugefügt? Hat mir jemand eine Nachricht hinterlassen? Während ich früher nur meine E-Mails gecheckt habe, wird die Liste der Kommunikationswege immer länger. Ich selber merke, dass mein Interesse derzeit von Twitter hinüberschwappt zu Facebook. Immerhin kann man dort mehr als nur kurze 140 Zeichen schreiben und auch Bilder und Filme einbauen nach Lust und Laune. Wer genau hinschaut, erkennt durchaus weitere Trends. Klaus Eck ist PR-Blogger und zumindest mir immer 2 bis 3 Schritte voraus, was das Erkennen von neuen Netzwerken angeht. Seine Vorhersage ist deutlich. Soziale Netzwerke werden immer wichtiger, immer schneller. Und wir werden ein Zeitalter der Echtzeitkommunikation erleben, was den Namen verdient. Und der neueste Trend, der eigentlich spannend zu beobachten ist, ist Realtime-Search. Dass ich in Echtzeit finde und suche. Und das heißt, dass ich nicht mehr statische Ergebnisse bekomme, sondern Ergebnisse in Twitter, Facebook, in anderen Communities und nur noch die relevanten Dinge des Lebens finde, hoffentlich jedenfalls, die ich auch wirklich suche. Noch schneller, noch genauer und noch übersichtlicher soll das Netz also für uns werden. Heißt auch in der Konsequenz, dass so ein Tool wie Google Wave, was jetzt demnächst kommen wird, sicherlich sehr großes Potenzial ist, wenn es gut gemacht ist und nicht zu komplex für die Nutzer ist. Das ist das große Problem, was ich da sehe. Weil man hat dadurch die Möglichkeit, all diese Dienste, die es irgendwo online gibt, zusammenzufügen zu einem zentralen Platz, zu einer Kommunikationszentrale, über die man vielleicht twittert, Facebook nutzt und andere Dinge tut, Bookmark setzt und sein Profil pflegt. Das alles soll also dann aus einer Google-Hand geschehen. Auch Andreas Göldi beschäftigt sich gerne mit der Zukunft. Er ist Autor des Blogs Netzwertig und lebt in Boston. Dort baut er gerade ein Start-up auf, das sich mit der Analyse von sozialen Medien beschäftigt. Selber ist er bei 2 Dutzend Netzwerken Mitglied. Nicht alle davon sind wichtig, wie er selbst sagt. Was wir sicher erleben, ist eine starke Konsolidierung. Das heißt, die großen Player wie Facebook, LinkedIn und so weiter, StudiVZ vielleicht in Deutschland, werden immer bedeutender. Und die kleineren, die auch versuchen, ähnlich breit die Bevölkerung anzusprechen, kriegen langsam Probleme. Facebook hat beispielsweise ja gerade Friendfeed gekauft, einer der großen Player oder einer der Player, die vor allem die sehr intensiven User angesprochen hat. Und das ist, glaube ich, recht typisch. Wir werden jetzt, glaube ich, eine Welle der Konsolidierung erleben, bevor sich dann wieder ein bisschen breiter verteilt auf mehr Teilnehmer. Längerfristig erwartet Andreas Göldi allerdings wieder eine Umkehr. Uns werden die wenigen großen Anbieter schlichtweg zu langweilig werden. So war es eben schon immer. Ein Trend kommt, der andere geht. Nur für die derzeit angesagten Plattformen ist Platz in meinem Leben. Was ist es denn nun aber, das nächste große Ding? Andreas Göldi hat eines im Auge. Ich glaube, eines der interessantesten Dinge ist bestimmt, was die Plattform Ning.com macht. Diese Plattform bietet eigentlich so eine Grundlage an, damit Leute ihre individuellen Social Networks aufbauen können. Also sei es für einen Verein oder für eine Interessengruppe oder einfach zu einem bestimmten Thema. Dieses Ning nun wurde gegründet von Marc Andreessen, dem Gründer von Netscape und damit einem wahren Internetpionier. Über 1 Million Menschen haben angeblich bereits ihre kleinen individuellen sozialen Netzwerke bei Ning angelegt. Mal zum Thema Fliegenfischen, mal zum Massenspiel World of Warcraft. Ich werde mal sehen, ob es da ein gutes Netzwerk zum Thema Netzwerke gibt. Aber später. Vorher ärgere ich mich noch kurz darüber, dass ich schon wieder mein Twitter-Passwort vergessen habe. Denn je mehr Zugänge ich zu sozialen Netzwerken habe, desto mehr Passwörter muss ich mir merken. Auch hier gibt es laut Andreas Göldi eine Lösung. Eine andere wichtige Welle ist bestimmt die OpenID-Bewegung. Da geht es um einen technischen Standard, mit dem man sich einloggen kann bei verschiedenen Social Networks mit nur einem Passwort im Prinzip, und damit wird es für die User natürlich sehr viel einfacher werden, auch bei verschiedenen dieser Plattformen ohne Aufwand teilzunehmen. Endlich also nur noch ein Passwort statt dutzender Zugänge. Aber genau da wären wir beim Thema Datenschutz. Wer passt auf meine Informationen auf? Und ist es nicht gefährlich, so viel von sich im Internet preiszugeben? Klaus Eck beschäftigt sich intensiv mit dem Thema, seit er sein Buch Karrierefalle Internet geschrieben hat. Er plädiert an den gesunden Menschenverstand der Nutzer. Also das Erste, was man sich abschminken sollte, ist der Glaube an Privatsphäre. Weil es gibt nichts, was privat ist in einer öffentlichen Sphäre, die sich Internet nennt. Das heißt, wenn ich im Internet irgendetwas publiziere oder auch nur ein Profil anstelle, ist das öffentlich. Und entsprechend bewusst muss ich in meiner Kommunikation damit umgehen. Das heißt, im Prinzip muss ich einfach überlegen, darf das auf dem Titel einer Zeitung sein oder nicht? Beziehungsweise was für eine Wirkung kann meine Kommunikation entfalten, wenn das einzeln für sich steht? Noch vor ein paar Monaten hatten die Liebhaber sozialer Netzwerke ein großes Problem. Wie bleibe ich auch dann noch mit meinen Netzwerkfreunden in Kontakt, wenn ich gerade nicht am Schreibtisch bin? Aber dieses Problem ist längst keines mehr, denn auch unterwegs muss man nicht mehr auf sein soziales Netzwerk verzichten. Für immer mehr Handytypen gibt es nämlich mittlerweile Zugangsprogramme für die Internetdienste. Mal eben ein Foto auf die eigene Facebook-Seite stellen, schnell nachsehen, wer auch gerade online ist, mit mobilen Taschencomputern wie zum Beispiel Apples iPhone oder den Geräten der BlackBerry-Familie ist das kein Problem mehr und muss nicht bis zur Rückkehr an den Schreibtisch warten. Miriam Mörtel hat sich im Kollegenkreis umgehört. Liebe Zuseher, reden wir über die Zukunft der mobilen Kommunikation. Und meine Prognose lautet... Herr Lobo, auf die Gefahr hin, Sie zu erschrecken, unter mobiler Kommunikation versteht man gemeinhin nicht im Laufen wirres Zeug vor sich hin zu brabbeln, auch wenn Ihre Prognosekompetenz in diesem Bereich sicher weltweit führend ist. Sascha Lobo versus Sixtus. Ich mag diese kleinen Videos, in denen unser Web 2.0-Papst Sascha Lobo mit seinem virtuellen Kontrahenten Sixtus diskutiert. Sie streiten sich über Themen wie Twitter, Cybermobbing, Mashups, totale Transparenz im Netz und die Zukunft des Mobilfunks. Sascha Lobo prophezeit, dass wir in Zukunft permanent mit unseren Freunden und Bekannten vernetzt sein werden. Online, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Nun, wie ich schon sagte, nach Always On wird das Handy die nächste Stufe erklimmen, Always In. Mit Freunden und Bekannten wird man den ganzen Tag vernetzt bleiben. Das Leben wird ein einziges Gruppendauer-Videotelefonat, verbunden mit einem Chat in allen Farben und Formen, sowie einem permanenten Twitter-Gewitter. Mit Macht drängen IT-Konzerne und Handyanbieter ins mobile Internet. Microsoft mit Nokia, Google gegen alle, denn Platzhirsch Apple hat mit dem iPhone Maßstäbe gesetzt. Entsprechend groß ist die Fangemeinde. Da ist zum Beispiel Christoph König. Wie gebraucht er sein iPhone? Also bei mir ist es so, dass ich auch damit telefoniere. Man mag es kaum glauben, aber das mache ich auch noch und ich verschicke SMS. Aber ich glaube, die meiste Zeit surfe ich tatsächlich damit. Also sei es jetzt, um nochmal bei Facebook irgendwas zu posten, sei es, um irgendein Bild hochzuladen oder zu verschicken oder um im Internet irgendwas schnell zu googeln. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich jetzt immer online bin und ich bin meistens damit im Netz, ja. Christoph ist 30 und gehört zu den Menschen, die oft unterwegs sind, einen breiten Freundes- und Bekanntenkreis im Netz haben, jederzeit umfassend informiert sein wollen und Spaß am Kommunizieren haben. Und was sie mitteilen wollen, das verschicken sie gleich online. Posten heißt das. Also ich poste sehr viel, was ich dann manchmal so auf dem Weg sehe. Zum Beispiel, ich bin im Supermarkt und im Supermarkt steht dann auf der Waage, hier bitte keine Kinder mit Straßenschuhen draufstellen. Ja, solche Sachen. Es ist dann meistens so, dass ich genau weiß, ah ja, das, was ich jetzt hier sehe, das könnte den und den interessieren. Also ich poste dann nur Sachen, von denen ich auch weiß, dass sie irgendjemand interessieren, also nicht nur das so für mich. Inzwischen gibt es fast die gesamte soziale Netzwelt auch für mobile Geräte, zum Beispiel Facebook und StudiVZ, YouTube, Wikipedia, MySpace und Twitter. Der Trend geht hin zu sozialen Special-Interest-Angeboten. Mein Kollege Gary Simund erzählt von so einer Anwendung. Als Mountainbiker hat er einen regelmäßigen Bedarf an neuen Radrouten. Die bekommt er über eine Anwendung, die heißt Trail Guru. Also Trail Guru ist eine Art Gemeinschaft, so ein soziales Netzwerk sozusagen von Leuten, die ihre Wege aufzeichnen und die anderen zur Verfügung stellen. In der Regel sind das, was weiß ich, Radtouren, Wanderwege oder auch Kanurouten. Es gibt leider bei mir in der Gegend noch nicht sehr viele Strecken, die andere gefahren haben, die ich nachfahren kann. Also setze ich mich selber drauf, zeichne die auf und stelle die dann bei Trail Guru ins Netz und so können die anderen dann auch verwenden. Mittlerweile habe ich auch schon die ein oder andere Mail von Leuten bekommen, die meine Tracks nachgefahren sind und die noch bestimmte Fragen haben oder mir noch Hinweise gegeben haben, dass sich zum Beispiel eine Baustelle jetzt an einer bestimmten Stelle befindet, sodass man da nicht mehr langfahren kann oder so. Geben und nehmen ist das Motto im sozialen Netz. Und das Ganze in der mobilen Variante, das lässt uns in ein neues Zeitalter treten. Da votiere ich für Sascha Lobo, wenn er sagt: Die Zukunft bringt nun mal die ständige Vernetzung und damit die ständige Kommunikation. Ob mobil oder zu Hause, ich mache mit im sozialen Netz. Und wenn ich genug davon habe, dann werde ich es dem Lobo-Kontrahenten Sixtus gleich tun. Hier ist der Anrufbeantworter von Herrn Sixtus. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Sixtus? Vielen Dank für den Anruf. Einmal im Leben ein Held sein. Das ist ein Traum, der so alt ist wie die Menschheit. Inzwischen muss das aber kein Traum mehr bleiben. Jedenfalls teilweise. Sogenannte Online-Rollenspiele, an denen viele Spieler gleichzeitig teilnehmen können, machen es möglich. Dabei können die Spieler in die Rollen von mächtigen Magiern, tapferen Kriegern oder listigen Schurken schlüpfen. Das bekannteste Online-Rollenspiel dieser Art ist World of Warcraft. Die virtuelle Welt hat inzwischen in etwa so viele virtuelle Einwohner wie Griechenland, 11,5 Millionen. Und die Gemeinschaft der Spieler ist selbst nach den Maßstäben des Internet ein bedeutendes soziales Netzwerk. In diesem Netzwerk gelten aber ganz besondere, ganz eigene Regeln. Christoph König berichtet. Auf dem Schlachtfeld dröhnen die Kriegstrommeln der feindlichen Heere. Für jeden Helden, der diesen Titel auch verdient, ein willkommener Anlass, das Streitross zu satteln, Rüstung, Schwert oder Zauberstab anzulegen und für Ruhm und Gold in den Kampf zu ziehen. Und darum geht es ja auch hier in den virtuellen Weiten von World of Warcraft. Und deshalb springe auch ich auf mein Teufelsross, schleudere Eisblitze und lasse Feuer regnen. Hier bin ich ein Held, ein mächtiger Dämonenbeschwörer, der für die gute Sache kämpft. Hier entfliehe ich dem Alltag ein paar Stunden und denke nach, während sich meine Gegner auf dem Boden winden. Ganz so weit weg vom alltäglichen Leben ist World of Warcraft eigentlich doch wieder nicht. Die Spielumgebung ist zwar rein virtuell, aber sie funktioniert im Grunde wie die wirkliche Welt. Die Millionen von Spielern kämpfen genau wie im richtigen Leben um Statussymbole, Ansehen und Einfluss. Unter all den Möchtegernhelden ist nur der Superheld der wahre Star und deshalb herrscht im Spiel ständig Wettbewerb. Wer hat die höchste Stufe, die mächtigsten Gegenstände, das meiste Gold? Wer hat die schwierigsten Abenteuer bestanden oder die mächtigsten Gegner erschlagen? Das artet manchmal direkt in Arbeit aus und bei manchen Spielern wird dieser Statusdruck zur Sucht. Der Erfolg im Spiel lässt sich am Avatar ablesen. Er ist praktisch der Stellvertreter des Spielers in der grafischen Spieloberfläche. Sein Äußeres verändert sich mit der Rüstung, die ihm der Spieler anzieht. Der Träger einer mehr schlecht als recht zusammengeflickten, verschlissenen Lederrüstung gilt weit weniger als ein Krieger, der im Strahlenkranz seines verzauberten Edelmetallplattenpanzers fast nicht mehr zu erkennen ist. Vergleicht man World of Warcraft mit anderen sozialen Netzwerken, dann ist der Avatar die Profilseite, also das Schaufenster zur Außenwelt. Und wie in den anderen sozialen Netzwerken gibt es auch ein Kommunikationssystem im Spiel, einen herkömmlichen Chat zum Beispiel. Aber die Avatare können auch direkt kommunizieren, indem sie zum Beispiel bestimmte Haltungen annehmen, winken, sich verbeugen oder unflätige Gesten machen. Und das lässt sich noch durch einige akustische Bemerkungen unterstreichen. Etwa: Zu euren Diensten. Hallo. Oder auch abfällig: Das ist auch im Kampf nützlich. Eröffnet das Feuer. Und auch danach: Fantastisch. Genau wie in anderen sozialen Netzwerken schließen sich auch World of Warcraft-Spieler in Gruppen zusammen, den sogenannten Gilden, um vereint die stärksten Gegner zu besiegen und als Belohnung die mächtigsten Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. Und wir erinnern uns, darum geht es ja in erster Linie. Ohne die Hilfe der anderen Mitspieler bleibt man in World of Warcraft Unterschicht. Deshalb spielen bei manchen Abenteuern Dutzende Helden zusammen. Alle haben eine genau festgelegte Aufgabe, an die sie sich militärisch genau halten müssen. Die robusten Krieger stecken an vorderster Front die Schläge ein. Die zerbrechlichen Zauberer teilen von Weitem mit Blitzschlag und Feuerball den meisten Schaden aus und Heiler achten auf die Gesundheit ihrer Mitstreiter. Bis der letzte Gegner sein virtuelles Leben aushaucht, kann es Stunden dauern. Wenn dabei einer einen Fehler macht, scheitern alle. Und der Tollpatsch wird aufgrund seines Versagens künftig geächtet. Es droht der soziale Abstieg in der virtuellen Welt. Es gibt dann aber auch wieder Gruppen, die mit dem Erwerb von Statussymbolen nichts zu tun haben wollen, eben wie auch im wirklichen Leben. Diese Spieler schließen sich dann in Spaßgilden zusammen oder mit Kämpfern aus demselben Bundesland, derselben Stadt oder mit demselben Alter. So bin ich auch beim Bund der alten Säcke gelandet, zu denen ich mich mit meinen 29 Jahren im Spiel durchaus zählen darf, auch wenn es weitaus mehr ältere Spieler gibt, als man meinen sollte. Überall, wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es jemanden, der mit ihnen Geschäfte machen will. Das gilt für das wirkliche Leben genauso wie für die Mehrspieler-Online-Rollenspiele. Das gilt einerseits für die Macher von World of Warcraft, die eine Gebühr von etwa 13 Euro pro Monat von den Spielern verlangen, aber noch mehr für die schwarzen Schafe im Spiel. Wem der lange, harte Kampf zusammen mit den anderen zu mühselig ist, der kann sich die begehrten Schwerter, Rüstungen und Reittiere auch für echtes Geld kaufen, zum Beispiel bei eBay, und kann dann mit einem sozialen Status protzen, der ihm eigentlich gar nicht zusteht. Und das ist im Spiel gar nicht gern gesehen. Wer sich mit den fadenscheinigen Händlern einlässt, ist aber oft selbst der Geschädigte, wie jüngst ein Spieler in einem anderen Online-Rollenspiel feststellen musste. Er kaufte sich für tausende Euro mächtige Gegenstände. Beim nächsten Einloggen war dann aber nicht nur das Geld, sondern auch die schöne Rüstung weg und der Avatar trug nichts mehr als den obligatorischen Lendenschurz. Tiefer kann man in einer virtuellen Welt nicht fallen. Deshalb suchte der Geschädigte, kein Witz, die Hilfe der Polizei Bochum-Dahlhausen. Ob die Beamten die Betrüger inzwischen in der virtuellen Welt gefunden haben, ist nicht bekannt. In World of Warcraft hat mich jedenfalls noch keiner nach Führerschein und Fahrzeugpapieren gefragt und auch meine Rüstung hat noch keiner abgetastet. Vielleicht ist das ja einer der wenigen Unterschiede zur wirklichen Welt. Ansonsten zerfließen die Grenzen. Inzwischen gibt es sogar eine World of Warcraft Application für das iPhone, mit der man seinen Avatar immer in der Tasche dabei hat. So kann man auch im wirklichen Leben mit dem virtuellen Statussymbol angeben und in den Erinnerungen an vergangene Heldentaten schwelgen, wenn die Kriegstrommeln schon lange wieder verstummt sind. Welt am Draht. Vom Umgang mit sozialen Netzwerken. Das war das Thema dieser Ausgabe von Welt am Draht hier auf SWR 2. Wenn Sie selber jetzt Appetit auf das Netzwerken im Internet bekommen haben, auf unserer Homepage finden Sie Links zu den hier vorgestellten Diensten. Und dort treffen Sie dann sicher auch die Autoren dieser Sendung wieder. Unsere Adresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie dann auch die Welt am Draht Homepage. Und dort haben wir neben den Links auch diese Sendung noch einmal zum Nachhören und das Manuskript für Sie vorbereitet. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Internet. Das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.